Ja, dann würden wir jetzt einfach anfangen. Schön, dass ihr da seid und ne, bei der Veranstaltung Hauptsache gesund, keine Behinderungen, ein super geiles bürgerliches Individuums. Schön, dass ihr trotz der Spontan-Demo da seid. Und ja, wir veranstalten diese Kampagne heute im Rahmen, die Veranstaltung heute im Rahmen der Kampagne Diagnose Kapitalismus. Die Verhältnisse überleben, das ist die letzte Veranstaltung jetzt des ersten Teils. Es wird noch einen zweiten Teil geben im kommenden Jahr. Da gibt es dann wieder die ja, Termine auf den üblichen Wegen. Genau. Wir haben auch eine Zeitung rausgebracht, die auf den Sitzen liegt und wir haben noch mehr davon gedruckt. Das heißt, ihr könnt gerne auch noch eine mitnehmen. Da stehen dann nochmal diverse Texte zu dem Thema. Und wir haben auch eine Internetseite eingerichtet, diagnose-kapitalismus.org. Da findet ihr neben den Texten auch nochmal die Mitschnitte der Veranstaltungen, die jetzt waren. Also zum Beispiel die Diskussionsveranstaltung mit Nadia Rakowitz jetzt am Freitag. Da findet man die Mitschnitte. Die Veranstaltung heute wird auch mitgeschnitten. Das heißt, wenn ihr nachher Fragen oder Anmerkungen habt und nicht wollt, dass die im Internet landen, dann ja, einfach irgendwie dazu sagen, dann schneiden wir das wieder raus. Und dann vielen Dank, wenn man dazu gekommen ist. Und dann kannst du dich am besten selber vorstellen. Ja, ich bin Rebecca und ich bin eingeladen worden über das Netzwerk Junge Linke, für die ich öfter mal Workshops mache, oft zum Thema Behinderung oder Ableism, was das ist, erzähle ich gleich. Ja, wir haben heute so ein kleines Zeitproblem, weil ich komme aus Berlin und fahre heute auf Wiedersehen zurück. Und das heißt, wir haben nur so bis ungefähr halb 10 Zeit. Und deswegen versuche ich das alles mal so ein bisschen abzukürzen und nicht so einen super langen Vortrag zu halten. Falls ich doch zu lange rede, müsst ihr mich stoppen. Ja, ansonsten, genau, ich habe hier mal so ein Vertreten vorbereitet. Vielleicht könnt ihr das, achso, warte, ich gebe dir nochmal einen Zettel. Und dann könnt ihr euch wieder ein Blatt nehmen und da stehen so, das ist so ein bisschen so, damit ihr ungefähr den folgen könnt, wo ich so gerade bin. Die wirken alle sehr abstrakt und ein bisschen sehr allgemein und so. Aber vielleicht erschließt sich das dann durch den Vortrag und durch unsere Diskussion. Und außerdem gibt es noch hier jeweils fünf Exemplare von Texten. Also der eine heißt Was heißt Ableism? Und der andere heißt genauso wie diese Veranstaltung. Und die könnt ihr euch dann auch sonst mitnehmen, wenn ihr möchtet. Die gibt es beide auch im Netz. Also wenn ihr einfach meinen Namen googelt, also ich glaube Rebecca reicht da wahrscheinlich, und Ableism oder eben Sportbau des bürgerlichen Individuums, dann findet ihr die auch, die Texte. Genau, vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ja, ich bin Ende 30 schon mittlerweile. Und was ich immer kaum glauben kann, aber ja, so ist es. Und ja, ich mache schon länger, schon länger in einer, ja, in allen möglichen Bewegungen unterwegs, also viel in der Behindertenbewegung. Und habe mich viel mit Behindertenpolitik beschäftigt, teilweise auch ein bisschen mit der Kritik daran, auch Kritik an selbstbestimmten Gegenbewegungen, würde mich aber eben auch auf eine Art dazu zählen. Und habe mich viel mit Disability Studies beschäftigt, das ist so ein wissenschaftlicher Zugang, der so aus, so auch aus der Perspektive der Behindertenbewegung auf das Phänomen Behinderung guckt. Und bin da in Deutschland auch in so vielen verschiedenen Netzwerken, versuche das zum Beispiel, ich versuche das an den Unis zu etablieren und so. Und ansonsten arbeite ich als Journalistin hauptsächlich in verschiedenen Projekten. Und, naja, mach so, bin so prekär beschäftigt, was man so macht heutzutage. Ja, und genau, ich fange einfach mal an mit der ersten These, die hier auch wieder sehr abstrakt steht. Behinderung ist nicht ein körperlicher oder geistiger Zustand an sich, sondern wird relativ zu gesellschaftlichen Körperstandards und Normen bestimmt. Entscheidende Kriterien sind in der bürgerlichen Gesellschaft Lebensalter und Arbeitsfähigkeit. Wichtig ist vor allem, ob ein Mensch mit seinen Fähigkeiten nicht oder nicht mehr bestimmten gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen kann. Also das, was jetzt da so abstrakt steht, ist eigentlich was, was ich normalerweise immer mit Leuten zusammen entwickle. Also wenn ich Workshops mache, die ein bisschen länger, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann frage ich die Leute meistens am Anfang immer, habt ihr eine Behinderung? Und wenn ja, welche? Welche könnte denn das sein? Und viele Leute sagen dann, nee, ich habe keine Behinderung, ich bin ja nicht behindert und ich habe mit dem Thema auch bisher nie was zu tun gehabt oder so. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, ja, doch, ich hab eine Behinderung und zwar einen Bandscheibenvorfall oder ich habe eine Sehbehinderung, ich habe irgendwie minus 3 Dioptrien oder so. Und genau, es kommt halt immer so eine illustre Mischung zustande, die reicht von eben, genau, Knieschaden bis hin, oder dann geht es weiter manchmal mit, was weiß ich, ich bin total verpeilt und ich bin unstrukturiert. Oder ich habe depressive Phasen bis hin zu ja, was ich ich habe irgendwie eine chronische Krankheit oder so. Also gibt es alles Mögliche. Und dann gibt es immer die Diskussion irgendwann, ja, was davon ist denn jetzt eine Behinderung und was nicht? Was wo kann man denn jetzt eigentlich sagen, das ist jetzt eine Behinderung und das nicht? Und ja, das ist eigentlich immer eine ganz interessante Diskussion, weil man dann sofort merkt, dass das eben wirklich überhaupt nicht so einfach zu sagen ist, was Behinderung überhaupt ist. Und dass das halt irgendwie von vielen Dingen auch abhängt. Also zum einen hängt das zum Beispiel ab von sowas wie kulturellen Sichtweisen, also was gilt als normal und was nicht. Also zum Beispiel finde ich immer ganz interessant, vielleicht habt ihr das mal gehört, in China, ich glaube, es wird mittlerweile nicht mehr gemacht, aber in China galt es eine Zeit lang als schick, Frauen im Kindesalter die Füße abzubinden, sodass die dann klein geblieben sind und die nur mit so Trippelschritten laufen konnten. Das wäre was, wo man heutzutage sagen würde, naja, das ist ja irgendwie eine krasse Beeinträchtigung oder das ist eine Behinderung, wenn man so kleine Füße hat und dabei normal groß ist. Und in China war das irgendwie die Erfüllung eines Schönheitsideals. So. Also das heißt, solche Beispiele zeigen halt, dass erstmal solche Fragen von, was ist ein normaler Körper und was nicht, erstmal sehr kulturell geprägt sind. Dann finde ich, zeigt zum Beispiel dieses Beispiel mit der Brille. So, ist jetzt eine Brille tragen, ist das eine Behinderung oder nicht? Finde ich auch ein schönes Beispiel, um sich das näher anzugucken, weil wenn man sich das mal so näher anguckt, dann hat im Grunde über die Hälfte der Bevölkerung hat eine Beeinträchtigung, eine Sehbeeinträchtigung. Also Sehbeeinträchtigungen sind total verbreitet. Also noch einmal gucken, viele Leute haben eine Brille. Ich habe zum Beispiel Kontaktlinsen, also meine sieht man noch nicht mal. Trotzdem würden halt die meisten Leute das nicht Behinderung nennen, auch aus gutem Grund, weil erstmal ist es eben so normal, dass es überhaupt nichts Negatives ist sozusagen und da kann man dann auch schon, das verweist auch schon darauf, dass Behinderung irgendwie was ist, was so ein bisschen mit Stigmatisierung zu tun hat. Und zum anderen ist halt eine Brille ein Hilfsmittel, was das sehr gut ausgleichen kann. Das ist einfach sehr leicht verfügbar und es ist auch nichts, was irgendwie die Leute stigmatisiert oder entwertet oder so, sondern es ist einfach was völlig Normales. In Ländern, wo Brillen zum Beispiel nicht so gut verfügbar sind, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es noch Länder gibt, wo es irgendwie schwierig ist, eine Brille zu bekommen, aber ich könnte mir das vorstellen, da könnte das schon mal wieder ein größeres Problem sein, wie eine Sehbeeinträchtigung zu haben. So. Und es gibt definitiv Länder, wo zum Beispiel sowas wie ein Elektrorollstuhl echt super schwer zu bekommen ist. Das heißt also, wenn man eine Beeinträchtigung hat, die irgendwie sowas erforderlich macht, dann hat man also zum Beispiel in bestimmten Regionen, in Afrika oder Südamerika echt nochmal ein fetteres Problem als hier, als in Westeuropa. Also das heißt, Behinderung ist tatsächlich was irgendwie schwer davon abhängt, irgendwie was so der Zugang oder wie leicht hat man so Zugang zu sowas wie Hilfsmitteln oder anderen technischen Ressourcen sozusagen und was wird überhaupt sozusagen als Abweichung gesehen. Ja? Und deswegen ist es also vielleicht so ein bisschen die die Unterscheidung zwischen, oder ja, wichtig dabei ist einfach diese Unterscheidung zwischen Beeinträchtigung und Behinderung. Also Beeinträchtigung ist sozusagen das, was so, man könnte sagen, die rein körperliche oder rein psychische Ebene ist, wobei man auch da schon wieder aufpassen muss, weil wenn man sich das mal genau anguckt, kann man sich auch fragen, gibt es das, die rein körperliche Ebene, die ist auch total besetzt mit kulturellen Dingen, aber lassen wir das mal so stehen. Und was Beeinträchtigung anbelangt, da gibt es einfach ein riesen Spektrum. Aber was Behinderung anbelangt, da das ist irgendwie das, da gibt es ganz klare Kriterien für. Zum Beispiel ist es festgehalten im Bürgerlichen Gesetzbuch, da macht es sich fest an sowas wie Lebensalter. Also wenn man irgendwie mit seinem Körper irgendwie vom Entwicklungsstand des typischen Lebensalters abweicht und das länger als 6 Monate dauert, dann wird gesagt, okay, dann spricht man hier von einer Behinderung. Und es gibt auch verschiedene andere Definitionen. Ich glaube, wichtig dabei ist, also ihn zum einen anzuerkennen, so was diese Einträchtigung ist, was total universell ist, was total viele Leute kennen. Was weit verbreitet ist und was jeder auch im Laufe seines Lebens irgendwann erleben wird. So. Sei es ein Skiunfall, den man hat, oder halt was weiß ich, die Krankheit, die man im Alter bekommt oder so. Aber was Behinderung anbelangt, also vor allen Dingen sozusagen diese offizielle Einsortierung, jemand wird als behindert, im Grunde ja, kann man sagen, diagnostiziert, das ist tatsächlich was, was nochmal gravierendere Folgen hat für die einzelnen Leute. In Deutschland ist es so, dass das Label Behinderung wirklich massive Konsequenzen hat für die meisten Leute, die das bekommen. Das hat größtenteils damit zu tun, dass in Deutschland in Deutschland ein sehr ausgeprägtes System von Aussonderungsinstitutionen gibt. Das fängt an mit der Sonderschule, das geht weiter mit Behindertenwerkstätten oder anderen ziemlich gravierenden Problemen auf dem Arbeitsmarkt. Das betrifft sozusagen Wohnsituationen. Viele Leute mit Behinderung leben in Wohnheimen oder haben wirklich irgendwie massive Probleme, irgendwie die Wohnung zu bekommen, die sie gerne hätten. Und ja, es gibt ganz viele Lebensbereiche, die sozusagen, wo Leute mit und ohne Behinderung einfach getrennt voneinander leben. Früher war das oft auch noch so überhaupt in der Infrastruktur. Also mittlerweile gibt es ja schon viel Barrierefreiheit überall. Das hat sich zum Glück sehr verändert in den letzten Jahren. Aber zum Beispiel lange gab es eben keinen barrierefreien ÖPNV und da gab es dann halt Sonderfahrdienste, also gibt es auch in vielen Städten noch. Das ist natürlich einmal ganz offensichtlich, wenn Leute Rolli fahren, dann sieht man diesen Unterschied auch sozusagen. Aber also ich finde zum Beispiel bei sowas wie Lernschwierigkeiten oder sogenannter geistiger Behinderung, da finde ich es immer ganz interessant, wie sozusagen dieses Label einfach Lebenswege prägt. Also wenn bei ganz vielen Leuten, die als geistig behindert gelten, die haben halt Lernbehinderungen, ja, die sind halt langsamer im Lernen oder sind an irgendeiner Stelle des ihrer Schulkarriere einfach nicht mit dem Schulsystem zurechtgekommen. Und dann hat halt irgendwie ein Lehrer gesagt, ja, so geht das nicht irgendwie, der oder die ist zu langsam, der muss mal zum Schulpsychologen. Und dann haben Schulpsychologen halt die Diagnose gestellt oder irgendwie das Urteil getroffen, lernbehindert oder geistig behindert, muss auf die Sonderschule. Und wenn man da erstmal drauf ist, dann ist eigentlich klar, man kommt in die Werkstatt. Und von der Behindertenwerkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu kommen, ist so gut wie unmöglich. Also es gibt, glaube ich, ich habe neulich gerade eine Zahl gelesen, irgendwie 0,16 ist die Quote oder so viel Prozent schafft es von der Behindertenwerkstatt dann auf den ersten Arbeitsmarkt. Das heißt, Sonderschule, Behindertenwerkstatt ist sozusagen ein Paket und da kommt man dann auch nicht wieder raus. Also in Deutschland ist das wirklich sehr undurchlässig. Das ist in anderen westlichen Kulturen, in anderen Staaten ein bisschen durchlässiger, aber ich glaube, dass das schon von der Struktur her ähnlich ist in vielen westlichen Staaten oder in vielen westlichen Gesellschaften. Genau, also insofern, das ist mir, finde ich, halt immer irgendwie einen relativ wichtigen Hinweis, einfach weil sozusagen diese Erkenntnis Beeinträchtigung ist ja was total Universelles, ist ja ein riesiges Spektrum, das haben ja im Grunde alle. Darf man halt nicht dafür zu verführen, sozusagen zu sagen, okay, ja, dann haben wir auch alle genau dasselbe Problem, weil da tatsächlich nochmal wieder ein Unterschied, dass Leute behindert, für behindert gehalten werden oder nicht. Ja. Genau, da kann man sich ja mal fragen, warum ist das eigentlich so wichtig oder so interessant oder so entscheidend, ob man als behindert gilt oder nicht in der bürgerlichen Gesellschaft. Und um das zu verstehen, glaube ich, muss man sich irgendwie klar machen, was sozusagen die Anforderungen an Körper allgemein in der bürgerlichen Gesellschaft sind sozusagen oder was sozusagen Leute mit ihrem Körper alles können müssen, so, um das mal so allgemein zu sagen. Also und da muss ich kurz ein bisschen ausholen sozusagen in Richtung, wie läuft das ab im Kapitalismus? Weil irgendwie das ist, finde ich, irgendwie schon nochmal sozusagen eine Besonderheit für westliche Gesellschaften irgendwie, dass die einfach eine bestimmte Produktionsweise haben, die sich einfach auf ganz viel auswirkt. Also nicht nur darauf sozusagen, wie eine Wirtschaft organisiert ist, sondern auch zum Beispiel auf das Denken von Leuten und auf die Art und Weise, wie die sich miteinander in Beziehung setzen zu anderen Menschen. Und da fällt erstmal auf, dass im Kapitalismus die Basis für alles, und so ziemlich alles, der Warentausch ist. Also alles, was im Kapitalismus vorkommt, ist eine Ware. Also zum Beispiel Arbeit, ja, Leute verkaufen ihre Arbeitskraft und dann Arbeitskraft ist eine Ware. Dann aber auch sowas wie Dienstleistungen. Also wenn man was bekommt, wenn andere Leute was für einen machen, dann ist es auch eine Ware. Oder wenn man sich versichert irgendwo, dann kauft man eine Versicherung. Und oder wenn man irgendwie ganz banal ins Supermarkt geht, dann sind auch schlecht, dann kauft man auch Waren, das kennt ihr, das ist ziemlich handfeißig. Aber was ich damit vor allem meine, ist halt, dass die Leute sich immer als Käufer und Verkäufer gegenübertreten. Also nicht nur im Supermarkt, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen. So. Als solche sind sie immer sozusagen Vertragspartner, VertragspartnerInnen. Und von Vertragspartnern wird irgendwie eine Menge erwartet. Also die müssen verstehen können, worum es in diesem Vertrag geht, ja? Also was sie da eigentlich machen, zum Beispiel was sie kaufen. Und sie müssen aber auch zum Beispiel garantieren können, dass sie als Warenverkäufer sozusagen auch eine gute Ware liefern. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, also zum Beispiel jetzt mal bezogen auf diesen ganzen Bereich Arbeitskraft, ne? Also wenn man selber irgendwie als wahre Arbeitskraft unterwegs ist und sich und seine Arbeitskraft verkauft, dann muss man auch garantieren können, dass man morgen, übermorgen und übermorgen auch dieselbe Ware anbieten kann, ja? Dass sie dieselbe Qualität hat. Das heißt, man muss sich gut wiederherstellen zu Hause, ne? Reproduzieren. Das heißt, man muss in der Lage sein, sich Essen zu machen, einzukaufen, sich zu waschen, aufs Klo zu gehen, alleine sich anziehen zu können, all solche Dinge. Das heißt, man muss sozusagen so ein autonomes, souveränes Individuum sein können, was sich sozusagen selbst versorgen kann. Also das ist eigentlich so eine grundlegende Erwartung an Leute, die so vollwertige Mitglieder im Kapitalismus sein möchten. So. Das heißt, also ein funktionsfähiger Körper ist dafür eine unabdingbare Voraussetzung. Und gleichzeitig machen die Leute das eben auch unter einem ziemlichen Konkurrenzdruck. Ja, also es gibt immer Leute, die vielleicht eine bessere Ware anbieten können als sie selber. Und eine Behinderung bedroht all das. Also die bedroht sozusagen die volle Souveränität als Subjekt, was für sich selber sorgen kann. Auch als Subjekt, was sozusagen die Verträge versteht, also im Fall von Lernschwierigkeiten oder geistiger Behinderung. Ja, und beide Seiten, also zum einen die körperliche als auch die geistige Seite, so wenn beides jeweils bedroht ist, das ist besonders ein Problem in einer Gesellschaft, die so eine individualisierte Lebensführung hat. Also das ist was, was ja vor allem in den letzten Jahrzehnten eben auch nochmal immer krasser geworden ist, in kapitalistischen Gesellschaften, dass die Leute immer mehr auf sich als Einzelne verwiesen sind. Ja? Und ich meine, ich will nicht irgendwie Familien hochhalten oder so, weil an denen kann man auch viel kritisieren. Aber das ist einfach tatsächlich nochmal ein Unterschied, ob man jetzt sozusagen eine Familie im Rücken hat, die irgendwie mit für einen sorgt, ja, oder ob man letztlich immer darauf verwiesen ist, dass man das alles alleine können muss. Und diese Anforderung, diesen Druck, also der ist einfach im Kapitalismus und vor allem im Kapitalismus der letzten Jahrzehnte einfach immer stärker geworden. So. Ja, okay, jetzt haben wir so lange ausgeholt, aber ihr könnt euch vorstellen, sozusagen, wie Behinderung unter diesen Voraussetzungen einfach ein Problem ist und wie sozusagen heikel es ist, in so einer Gesellschaft, die auf einen funktionierenden Körper angewiesen ist, wie heikel da Behinderung ist. Und noch eine Fußnote: als funktionierender Körper meine ich auch im Sinne von zum Beispiel Körper als Bühne für Attraktivität zum Beispiel. Also das ist ja auch was, worum die Leute viel konkurrieren, also im Sinne von attraktiv sein für potenzielle Lebenspartner oder sozusagen Schönheit als Statussymbol und so weiter. Also das sozusagen der funktionsfähige Körper hat auf ganz vielen Ebenen irgendwie eine ziemliche Relevanz. So. Ja, und jetzt gibt es aber eben Menschen, die das sozusagen nicht erfüllen können, zumindest augenscheinlich erstmal nicht oder den Kategorien, die Leute im Kopf haben, nicht. Und als solche sind behinderte Menschen eben oft so eine Art Projektionsfläche für bestimmte Ängste, eben vor diesem Verlust von Souveränität. Also ich meine damit, dass sie sozusagen mehr oder weniger Symbole werden dafür, dass man eben diese Souveränität, die so wichtig ist, ja auch verlieren kann. Ja? Also ich meine, letztlich kann jederzeit behindert werden oder es gibt eben immer sozusagen die Bedrohung, dass das irgendwie, oder also jeder weiß, dass sozusagen das, was man sich mühsam erarbeitet hat, durch dieses Erwachsenwerden, ja, also irgendwie alles alleine können, dass das immer irgendwie bedroht ist, dass man jederzeit davon noch so ein bisschen abrutschen könnte. Und behinderte Menschen werden, glaube ich, so Symbol dafür, dass das eben passieren kann. Und ich glaube, diesem Symbol zu begegnen, das löst alles Mögliche aus in den Leuten. Also das löst Ängste aus, zum einen, das löst Schuldgefühle aus, sowas wie, oh Gott, jetzt hat es ja den oder die getroffen und mich nicht, aber das ist doch Schicksal und so, womit habe ich denn das jetzt verdient, dass ich jetzt irgendwie nicht behindert bin und die oder der nicht und so. Und ich würde sagen, es löst auch sowas aus wie so eine Art von Distanzierungswunsch. Also ich will damit lieber nichts zu tun haben und ich will das lieber vermeiden, weil das eben auch Angst macht und so. Und und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also wir könnten vielleicht nachher auch nochmal sammeln, ob ihr noch andere Ideen habt, was das alles sozusagen auslösen könnte. Das jetzt ja drei Schlagwörter sozusagen. Und ich glaube, das was wiederum so die Basis ist für bestimmte Zuschreibungen. Also, und ich würde mal sagen, so die Hauptzuschreibung ist so, die sind anders als ich. So, die sind nicht normal. So. Und das fächert sich dann auf in zum Beispiel die Leiden. Das ist ganz schlimm, das ist eine Tragödie, das ist ein schweres Schicksal, die leiden alle. Oder wenn dann irgendwie der Eindruck entsteht, nein, die leiden eigentlich gar nicht so, die sind auch irgendwie so teilweise so ganz normal und alltäglich unterwegs, dann sind das Helden, also dann sind das Leute, die irgendwie so ganz heldenhaft sind, die das irgendwie überwunden haben und die ja irgendeine besondere Eigenschaft haben müssen, weil im Grunde ist es ja alles Leiden, davon will man nicht abrücken und so die Leute, die irgendwie nicht leiden, die müssen dann irgendwas Heiliges, Heldenhaftes in sich tragen. Also das heißt, die muss man bewundern. Ja. Oder, wie das andere Extrem, die sind verbittert, weil das Schicksal eben so schwer ist und deswegen sind die irgendwie, die kreisen die ganze Zeit um ihr Schicksal und die sind irgendwie deswegen verbittert und haben da auch allen Grund dazu und so. Oder die sind inkompetent oder sowas wie Kinder, große Kinder. Genau, und so der so wie gesagt, der gemeinsame Nenner ist immer irgendwie, die sind nicht normal. Und die sind vor allem anders als ich. So. Das heißt also, so ein bisschen helfen solche Zuschreibungen auch immer so das normale Ich zu überhaupt erstmal vorstellbar zu machen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht schon mal mit Rassismus beschäftigt habt. Also das das gibt das ist eine Sache, die bei Rassismus eigentlich auch gut funktioniert, also indem sozusagen sich vorgestellt wird, wie irgendwie der Orientale ist oder der Araber oder so. Durch diese ganzen Vorstellungen wird überhaupt erst so der Weiße überhaupt erst vorstellbar. Wenn man vorher, also das hieß sozusagen überhaupt irgendwie so das Normale überhaupt erst zu herzustellen. Ich glaube, das ist ein ganz ähnlicher Prozess, der sich mit Behindert und Nichtbehindert abspielt. So. Und ja, und diese Zuschreibungen, diese verschiedenen Annahmen, die es gibt, die lösen eben auch bestimmte Verhaltensweisen aus. So. Also das sind jetzt so Sachen, die Leute mit Behinderungen halt ab und zu erleben. Nicht überall und auch nicht mit allen Leuten, aber es kommt halt immer wieder vor. Also zum Beispiel so eine reflexhafte Überhilfsbereitschaft. Da würde ich halt vermuten, sind die Schuldgefühle so mit der Auslöser. Also ich muss das ganz schnell wieder gut machen, dass hier der arme Mensch irgendwie hier so ein schweres Schicksal hat und ich nicht. Und dann passieren halt immer mal wieder so Sachen, dass Leute so ungefragt irgendwas machen, weil sie einem helfen wollen, aber gar nicht merken, dass das entweder gar nicht notwendig ist oder vielleicht auch so ein Eingriff in die Privatsphäre ist. So. Also was ich zum Beispiel manchmal erlebe, dass Leute mich auf einmal ungefragt irgendwo runterschieben, was weiß ich, über die Straße oder irgendwo reinschieben und dann einfach meine Griffe nehmen oder mich halt vorher zu fragen. Und das ist ehrlich gesagt für mich immer so ein bisschen erschreckend. Weil ich meine, ich weiß, das ist wahrscheinlich nett gemeint, aber wenn jemand einfach ohne Vorwarnung meine Griffe nimmt, das ist für mich echt erschreckend, weil die haben im Moment halt die Kontrolle über mich so irgendwie. Und oder was weiß ich, ich ziehe mir meine Jacke an, auf einmal kommt greifend von hinten aus jemand rein. Und sie will mir auch nur helfen, aber so, das ist halt teilweise echt ein bisschen zu viel des Guten, weil einfach das gar nicht schlecht wäre, wenn man das vorher kurz absprechen könnte. Und genau, und ich glaube aber irgendwie sowas halt, dieses so reflexhafte, irgendwie übersprungshandlungsmäßige, ja, ich glaube irgendwie, die Leute können das irgendwie nicht aushalten, dass da sozusagen so jemand armes, so ein armes Opfer vor ihnen ist. Und manchmal, glaube ich, auch kommt sowas dazu, wie die wollen das anderen demonstrieren, dass sie irgendwie ein guter Mensch sind und irgendwie helfen und so. Also das kommt auch gerne vor, wenn irgendwie andere Leute noch dabei sind und so. Genau, und dann, ja, anderer Klassiker, glaube ich auch, der auch mit diesen Ängsten und diesem Wunsch nach Distanz zu tun hat oder so ein Vermeidungsverhalten, nur mit der Begleitperson sprechen. Also das war, was ich auch oft erlebe und ganz viele Leute im Rolli, also so, also sobald ich irgendwie mit jemandem unterwegs bin, der halt als Nichtbinder, also Nichtbinder wirkt sozusagen, dann wird nur mit dem geredet. Also dann, also zumindest irgendwie, also mit mir wird nur geredet, wenn ich mich wirklich aktiv einschalte und irgendwie darauf beharre, dass ich jetzt hier die Gesprächsperson bin. Also es gibt auch so Situationen manchmal, dass ich eine Frage stelle und dann meine Begleitperson die Antwort kriegt. Also so, ja, also das ist, glaube ich, auch so, bloß keinen Kontakt aufnehmen. Und es gibt aber auch so eine ganz lustige Umkehrung der Ängste, also das würde ich vermuten, ist der Zentralgrund, also sich so ein bisschen patronisierend über die behinderte Person stellen, so nicht ernst nehmen oder duzen, also einfach per Du anregen, nicht ganz als erwachsener Mensch für Freundin, erlebe ich zum Glück nicht mehr so oft, aber also auch so Leute mit Lernschwierigkeiten erleben das oft so, dass sie nie als Erwachsene so wahrgenommen werden. Ja, oder dann eben so bewundernde Kommentare, wie sie haben ja ganz viel Lebensfreude oder so. Also so, dass ich hatte ich neulich, stand irgendwo rum, musste über irgendwas lachen, über einen Kommentar von einer Freundin, und dann kam jemand und attestierte mir, ganz viel Lebensfreude. Aber das ist halt so, also ich weiß auch nicht, wir können auch immer zusammen überlegen, was das motiviert. Ich bin da auch immer noch nicht so ganz hintergekommen. Also ich meine, im Grunde ist halt so dieses Leidensstereotyp, was da drunter liegt, ne? So, ich ist aber eine ganz Arme und jetzt lacht sie aber. Das ist ja irgendwie, also so, das, also ich glaube, da muss irgendwie so ein Umkehrungsprozess bei den Leuten abspielen. Naja, also das nur mal so als kleinen Einblick, wie sich das sozusagen äußert, zwischenmenschlich oder wie man so will. Es gibt auch noch die Variante, das habe ich hier bei 7 erwähnt, also dass ich mache das jetzt aber an dieser Stelle, also es gibt halt noch so die klassisch behindertenfeindliche Variante, die so mit Neid und Aggressionen daherkommt, dass zum Beispiel also die beliebte Diskussion über Behindertenparkplätze, also es gibt immer wieder Leute, die sich darüber beschweren, dass es so viele Behindertenparkplätze gibt und die das halt als ja, ein bisschen so einen Skandal ansehen, dass da immer irgendwie was reserviert wird für irgendwelche Leute, die das vielleicht ja eh nicht brauchen. Und da wird halt dann nicht gesehen, dass das halt solche Sachen halt Nachteilsausgleich sind. Und die sehen das halt eher so als Konkurrenzvorteil, also als unlauteren Konkurrenzvorteil, so würde ich es interpretieren. So. Also ich glaube halt so, dass, genau, vielleicht noch so ein Wort zu dieser Geschichte, was das so mit Konkurrenz zu tun hat, so, also auch die Fallzeit, die ich eben so beschrieben habe. Also ich glaube, dass so behinderte Menschen Leute so in ihrem Glauben an Chancengleichheit erschüttern, wenn man so will. Also das eigentlich gehen alle Leute in der bürgerlichen Welt immer davon aus, naja, alle haben ja die gleiche Chance. So, wenn sich jeder nur anstrengt, dann kann es ja jeder schaffen, weil wir gehen ja alle von der gleichen Basis aus. Und bei behinderten Menschen fällt ihnen dann auf, oh, scheiße, ja, stimmt gar nicht. Weil wir gehen ja gar nicht alle von der gleichen Basis aus. Der oder die hat ja hier mal einen objektiven Nachteil gerade in der Konkurrenz. Und das macht unter anderem diese Schuldgefühle, glaube ich. Aber das kann sich eben dann auch umkehren, sozusagen, wenn dann eben gesehen wird, fies, jetzt haben die sich aber hier einen Konkurrenzvorteil geholt, der ihnen eigentlich gar nicht zusteht, weil so, wir haben doch, wir konkurrieren doch alle als Gleiche miteinander oder so. Also jedenfalls glaube ich irgendwie, dass das viel so mit diesem Bild von Chancengleichheit zu tun hat, was die Leute im Kopf haben so und was irgendwie Behinderung so ein bisschen erschüttert. Ja, die These mit 5, die lasse ich erstmal weg, da geht es so ein bisschen drum, wie sich das kulturell darstellt, könnten wir eventuell gleich auch nochmal drüber reden, wie das so in Filmen oder in Romanen oder sonst wo sich in Medien irgendwie präsentiert. 6 wäre vielleicht nochmal ganz interessant, ja, weil ich habe ja eben kurz schon mal so einen Verweis auf Rassismus gemacht. Also ich würde halt sagen, dass das ist, was ja, was sozusagen behinderte Menschen in der bürgerlichen Welt erleben, so von der Struktur her ähnlich ist wie Sexismus, Rassismus, Homophobie und so weiter. Und da wäre halt die Frage, wie kann man das gut fassen? Und da wird halt, oder was gibt es da für Begriffe oder Konzepte dazu? Und da wird halt meistens immer auf diesen Begriff Behindertenfeindlichkeit verwiesen, den ich nicht so ganz gelungen finde dafür. Also ich finde Behindertenfeindlichkeit fast halt so für, hallo, fast halt so für das, was ich eben geschrieben habe, also diese Missgunst von Nachteilsausgleichen sozusagen, ja. Also, so da würde ich sagen, das passt zu Behindertenfeindlichkeit, aber das deckt, glaube ich, nicht alles ab, was Leute mit Behinderungen so erleben an Diskriminierung, weil meistens kommen diese ja, diese Zugänge oder Verhaltensweisen gar nicht so feindlich oder abwertend daher, sondern teilweise auch sehr überfreundlich oder sehr, ja, es ist so eine komische Mischung, ne? Also ich habe ja eben kurz schon mal beschrieben, zum Beispiel bei diesen übersprungshaften Hilfeleistungen, wo das ist so eine Mischung aus eigentlich Freundlichkeit, aber darunter liegenden seltsamen Vorurteilen so. Und ich finde halt, dass dieser Begriff Ableism das irgendwie besser passt, fasst. Also weil Ableton ein bisschen allgemeiner ist. Also das kommt von Ability und heißt halt sozusagen, oder meint halt, dass Leute teilweise eben immer danach beurteilt werden, nach ihrer Fähigkeit. Also dass sozusagen die Fähigkeit dann teilweise das auch ein sehr zentrales Kriterium ist, nachdem Leute bewertet und beurteilt werden. Und wenn dann eben das Urteil gefällt ist, naja, Fähigkeiten nicht normal, Fähigkeiten sind defizitär sozusagen, dann sagt das auch was über die Person aus. Also das ist halt sozusagen dann die Ähnlichkeit zu Rassismus und Sexismus oder anderen Diskriminierungsformen, dass das sozusagen irgendeine Eigenschaft so generalisiert wird auf die gesamte Person und irgendwie in ihr selbst festgeschrieben wird. Also das ist das, was ich mit Essentialisierung meine. Also da kann sie sozusagen machen, was sie will, sie ist und bleibt immer, was weiß ich, schwarz, schwul oder lesbisch oder eben behindert oder so, ja. Oder eben noch eine Facette davon, dass sozusagen eine Person, die als dann in dem Fall behindert gilt, immer als Repräsentantin für die ganze Kategorie, für die ganze Gruppe genommen wird, sozusagen. Genau, und das mit und Ability finde ich halt ist wirklich ein Begriff, den ich da ein bisschen passender finde, weil da kann man auch mitdenken, dass so Leute sozusagen auf eine ableistische Art und Weise eigentlich positiv beurteilt werden könnten, ja. Also dass zum Beispiel Leute, die gut aussehen, auch, dass denen auch, was weiß ich, mehr Kompetenz zugeschrieben wird, kommt ja vor. Oder dass halt an Körpermerkmalen, die jetzt nicht mit Behinderung assoziiert werden, auch bestimmte Eigenschaften wieder festgemacht werden. So. Also wie zum Beispiel ne, die Brille für Intellektualität steht teilweise. Das ist im Grunde auch ableistisches Denken, was jetzt gar nicht unbedingt abwertend ist, aber was eigentlich genau so die Person reduziert auf eine Eigenschaft. So. Ja, genau. Also im Grunde habe ich jetzt mal so im Schnelldurchlauf die Thesen mal durchgegangen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Punkt und frage euch mal, ob ihr Nachfragen habt, erstmal Inhalte, also halt auch Verständnisfragen oder vielleicht bestimmte Aspekte nochmal ein bisschen näher beleuchten wollt. Oder vielleicht auch bestimmte Sachen zu schnell waren, wenn ich die nochmal erklären soll. Kannst du noch ein bisschen was zu dem Sprachgebrauch sagen, für diesen doch voll definiert werden? Ja, so. Also du meinst jetzt, warum das entstanden ist, oder? Warum wird das plötzlich hier als Scheiße gleichgesetzt oder Beruf oder den Namen? Ja. Also im Grunde ist es ja, finde ich, eigentlich so sozusagen das, was ich eben erzählt habe, zusammengefasst. Weil irgendwie, klar, also das ist eben, das will wirklich niemand sein, ja. Also so, wenn behindert sozusagen als das Schimpfwort schlechthin gilt, ist klar so irgendwie sozusagen, wie abgewertet diese Kategorie ist sozusagen. Also behindert, das ist so das Letzte, wie man genannt werden will. Vor allem, wenn man irgendwie so zwischen 12 und 18 ist und irgendwie gerade ganz viel Stress damit hat, irgendwie möglichst normal zu sein. Also einen möglichst normalen Körper zu haben, der irgendwie allen möglichen Idealen entspricht. Also ich glaube, das ist so mit so der Hintergrund, ne? Also das gerade, also das sind ja hauptsächlich Kids, die das verwenden, dass gerade die irgendwie demonstrieren wollen, dass sie nicht behindert sind, mit allem, was dazugehört, also eben funktionsfähigen Körper haben, gut aussehen, nichts haben, wofür man sich irgendwie schämen müsste. Genau, und wenn sozusagen dann gesagt wird, du bist doch behindert, dann ist das alles erstmal blamiert. Also dann sozusagen, also das ist halt eine gute Art und Weise, heute Leute zu beschämen, ihnen Behinderung vorzuwerfen. So. Und das Lustige ist, dass das teilweise überhaupt nicht mehr, also bewusst überhaupt nicht mehr im Kopf ist dabei. Also ich hatte mal eine lustige Situation, da habe ich irgendwie, bin ich zugefahren in so einem Regionalexpress mit lauter Hannover 96-Fans. Und die waren auch alle so um die 18 und waren alle total besoffen und haben sich halt auch ständig irgendwie so spast und so genannt und du bist behindert und so. Und dann habe ich irgendwann mal so beim Aussteigen irgendwie so unter anderem gesagt, so, dass ich das irgendwie ein bisschen komisch finde, dass sie so in meiner Anwesenheit da dauernd sich als behindert bezeichnen. Und die haben mich halt völlig so völlig entgeistert angeguckt, weil die überhaupt keinen Zusammenhang gestellt haben. Und so, ey, aber das sagt man jetzt heute so, das hat doch nichts mit ihm zu tun. Und so, ja, das wäre ja doch schon mal aufgefallen. Und ich glaube, so einem war es total peinlich, irgendwie mir so, hä, das hat die alte. Also so, das ist ganz lustig, also das glaube ich, dass bei vielen solchen Begriffen sich das irgendwann wirklich tatsächlich ablöst, irgendwie von der Originalbedeutung. Aber fände ich mal, also weiß ich nicht, und fände ich eigentlich mal eine spannende Forschung zum Beispiel, wie weit das doch noch im Kopf ist. Also da müsste man mal irgendwelche tiefen Interviews mit den Leuten machen und mal gucken, was die eigentlich irgendwie für Bezug auf Körper und Behinderung und so haben. Aber ja, weiß nicht, was habt ihr für Ideen dazu? Also ich finde jetzt beide Sachen, die du dazu gesagt hast, total plausibel. Also zum einen, dass es bei Teenagern darum geht, so, ja, zu beweisen, mir und meinem Körper ist alles, ich bin ganz normal, ne? Aber auch, dass es sich irgendwie ablöst, das finde ich auch plausibel. Aber das kriegt man ja nicht zusammen, also die beiden Gedanken. Ne? Also wenn das zweite jetzt stimmt, dass es sich ablöst, dann kann das ja sozusagen für diesen verbreiteten Sprachgebrauch unter Teenagern nicht der Grund sein, dass es für die jetzt total wichtig ist, so eine Normalität für sich in Anspruch zu nehmen. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich wirklich nur auf der bewussten Ebene, ne? Also ich habe auch ein Messen der Schulzeit und ich hatte das mit ihm auch irgendwie im Sommer. Da hat sich der über einen Schulkameraden aufgelegt, dass er halt ständig irgendwie voll behindert. Alles war total voll behindert und mir hat das so angeguckt und meinte, guck mal, deutsche Sprache hat so viele Wörter, mit denen man Leute beschimpfen können. Kann. Zum Beispiel doof oder idiotisch. Blöd oder doof oder so. Ne? Aber das schafft er ja schon gar nicht mehr. Also, vielleicht hat es auch was damit mit so einer Art Rückkopplung zu tun, dass die Leute mit den Worten Worte nichts mehr anfangen können. Das ist jetzt ein sehr spaßiger Gedanke, aber in dem Moment dachte ich das eben. Ich glaube, alles, nur dieses eine Wort, bei ihm gibt es einen. Na, also interessanterweise sind viele andere Schimpfwörter ja auch irgendwie behinderungskonnotiert, ne? Also doof, schwachsinnig, idiotisch, blind, taub und so, ist auch alles ganz weit vorne mit dabei. Ja. So, und das ist halt auch, also so vor allem, wenn man sich so anguckt, irgendwie blind, wie oft das benutzt wird, in welchen Zusammenhängen, also blinde Wut, blinde Liebe und so weiter. So, ist schon gängig. Ich weiß auch immer nicht, was für einen Schluss man daraus ziehen soll, weil ich finde es jetzt auch nicht verwerflich, irgendwie mal zu sagen, ich habe dem blind vertraut oder so. Aber ich finde es einfach nur interessant, weil ich finde zum Beispiel gerade bei dem Ausdruck schwachsinnig, also benutze ich auch oft, ja. Und das ist aber eigentlich ein Ausdruck, der so aus dem 20ern, so aus der Eugenikzeit kam, wo die Leute irgendwie eingeteilt wurden in debil, schwachsinnig, normal begabt oder so. Ja. So, das ist eigentlich ein Ausdruck für lernbehindert. So. Und genau, und das ist aber heute ein Standardschimpfwort. So, und ich finde es einfach erstmal nur interessant zu merken, wie sich das wandelt in der Sprache und wie weit halt und wie sehr aber eben Sprache überhaupt mit Körper, also mit irgendwelchen Körpereigenschaften und dann eben mit sowas wie behindert oder krank oder so einfach besetzt ist. Und da ist sozusagen dieses Du bist behindert, ist einfach nur als halt eine moderne Variante davon. Ja, ja, genau. Ich finde das interessant, dass, also, was mir heute auch wieder aufgefallen ist, dass das Wort behindert ist auch disabled, darum meint man, dass man bestimmt nicht fähig ist. Und so was interessant ist, dass sich gar nicht gefragt wird, was eigentlich die Fähigkeit ist, die da scheinbar mangelt. Weil es ist ja wirklich die körperliche Leistungsfähigkeit, um eben seinen Körper, seine Arbeitskraft in den Markt werfen zu können. Und was mich gerade interessiert hat, vielleicht kannst du das beantworten, hast du so ein bisschen diese Geschichte des Begriffs so ein bisschen parat, also wie sich der Begriff entwickelt hat, oder was, also ob es schon historisch ältere Begrifflichkeiten gibt und ab wann der Begriff Disabled oder Behinderung ein gesellschaftlicher Standard wurde. Ja, ich kann es jetzt hauptsächlich für das deutsche Wort sagen. Also das ist wirklich auch ganz, ganz interessant, also wenn man auch vor dem Hintergrund, dass es eben ein Schimpfwort ist heutzutage, weil das ist mal als Euphemismus eingeführt worden. Also es gab halt so in früheren Jahrhunderten gab es nur sozusagen Einzelbezeichnungen für verschiedene Beeinträchtigungen. Also der Lahme, der Blinde, der Taube, die Idiotin, obwohl ich weiß gar nicht, wie alt oder neu der Begriff, die Närrin ist, oder der Narr, würden die dann auch schon genannt. Also da gab es so verschiedene Bezeichnungen und, oder eben der Krüppel, ne, auch noch so ein Klassiker, der schon so einige, so ein Umbrella-Term für Körperbehinderung, ein Alter, der mittlerweile eben ein Schimpfwort ist, so. Ich glaube, es war, ich glaube, es war vor allem auch so ein bisschen als Reaktion auf die Nazi-Zeit, wo es auch nochmal, wo bestimmte Begriffe, die mit Behinderung assoziiert waren, eben wirklich sehr mit Abwertung und Kennzeichnung als lebensunwert und so weiter verbunden waren. Und dann haben die im Grunde in den 50ern, glaube ich, wirklich diesen Begriff Behinderung populär gemacht. Wobei, genau, ich glaube, den gab es schon in den 20er, 30ern, da gab es so einzelne Gruppen auch von den Menschen, die schon so eine Art Selbsthilfeverbund hatten, die haben den, glaube ich, erfunden oder was auch immer. Und das ist dann bei den 50ern nochmal richtig stark gemacht worden. Ja, als irgendwie sozusagen einen positiven Begriff, der alles umschließen soll. Und das ist einerseits auch irgendwie ganz nett gemeint, sozusagen. Aber andererseits macht es halt auch vieles total gleich, weil viele Behinderungen sind auch total unterschiedlich und gleichzeitig lässt sich, ist dieses Label eben, finde ich, auch so eine schöne Projektionsfläche. Also so behindert, da hat jeder gleich so eine Assoziation, oh Gott, ja, das ist grauenhaft, aber das kann ja letztendlich auch alles sein. Das kann irgendwie sein, was weiß ich, jemand ist im Wachkoma, bis hin zu jemandem fehlt der Daumen. Das ist auch schon behindert, ja. Also ich meine, das ist so. Und das ist irgendwie dann erstmal so als Kategorie alles gleich schlimm, ja. Und damit will ich jetzt nicht irgendwie sagen, dass man das hierarchisieren soll, aber ich finde so, das ist irgendwie, hat so eine ganz komische, so eine Körperkategorie hergestellt, die irgendwie alles ein bisschen gleich macht. Ich finde den Ausdruck trotzdem nicht schlecht, oder ich finde ihn nicht, jetzt nicht so, dass ich ihn nicht benutze oder so, weil ich würde wie viele andere Leute mit Behinderung das eher als Soziales sehen, also dass man sozusagen von der Umwelt behindert wird. Also dass sozusagen nicht mein Körper mich behindert, sondern ich von Barrieren behindert werde sozusagen. Und so ähnlich wird es auch mit Disability gesehen, also dass sozusagen, man durch die Barrieren disabled wird sozusagen und nicht durch die Frage Fähigkeit, ja oder nein. So. Genau. Und ich meine, um Behinderung gibt es echt viele Debatten. Es gibt irgendwie Leute, die das irgendwie stigmatisierend finden. Das sind interessanterweise meistens nicht denn, dass die irgendwie Angst haben, das Wort zu benutzen. Die sagen dann lieber Handicap oder was weiß ich, irgendwie andersfähig oder so. Ich würde halt sagen, Behinderung ist total okay zu sagen. So. Ich würde gerne nochmal auf den Anfang zurückkommen, oder du hast es gerade auch schon nochmal angesprochen, dass Verbindung eben so als nicht immer als natürliche, sondern eben als gesellschaftliche, soziale und eben auch so relationale Kategorie sieht. Und ja, auch so die Disabled Studies, ja, sozusagen versuchen, das so den Begriff und die Kategorie so zu dekonstruieren. Und ich wollte fragen, wie du das siehst, also wo sozusagen vielleicht teilweise die Grenzen der Dekonstruktion da liegen, ob das vielleicht also genau, also vielleicht auch ambivalent ist, weil also ich habe schon mehrmals dann so dann von gesellschaftlich als nicht behindert wahrgenommenen Menschen irgendwie sind so Sprüche gehört wie wir sind ja alle eigentlich irgendwie behindert und so. Und das ich könnte da jetzt gleich was zu sagen. Da bewegen wir uns jetzt dann tatsächlich in so einem Bereich von Meinungen und Einschätzungen sozusagen. Also die sowieso, ja. Aber ich meine, irgendwie vieles von dem, was ich so erzählt habe, wäre, glaube ich, bei vielen Leuten Konsens. Allerdings, das ist tatsächlich so eine Frage. So, das ist so voll das Beste, ne? Und eine spannende Frage. Und deswegen würde ich eigentlich gerne mal die anderen auch fragen, wie ihr das denn seht. Also ich sag da gerne gleich was dazu, aber so, ich denke, wenn ich jetzt gleich was dazu sage, dann sagt vielleicht auch ein anderer was oder so. Wie seht ihr das denn? Ich glaube, ich finde das gar nicht. Ich finde prinzipiell was Gutes aufzuzeigen, dass Behinderung, dass Verbindung, wie du es auch schon gesagt hast, ein Kontinuum ist. Also es ist sozusagen ganz viele verschiedene, also sozusagen Körperidealbild, man hier geht. Und es gibt halt ganz viele verschiedene Abweichungen davon irgendwie. Und das Körperidealbild ist das eben auch gesellschaftlich produziert. Und aber in so einer Aussage, wir sind ja alle irgendwie behindert, was sozusagen man ja auch so verstehen könnte, wie, ja, wir weichen alle, und wenn auch nur ein kleines bisschen das oder mehr oder weniger, das Körperidealbild eben ja. Dass man kann so eine Aussage, glaube ich, so verstehen, aber ich glaube, so wie die Aussage intendiert ist, ist es eher so, dass sozusagen diese, trotzdem wirkt mich die Kategorie, diese, und diese willkürliche Unterscheidung, dass halt irgendwie die Grenze zu mir, dass das damit so verneint wird, wie wir auch abgelassen wird. Und deshalb, glaube ich, dass es wichtig ist, auf der einen Seite das Kontinuum, wie wir aufzeigen, auf der anderen Seite auch zu zeigen, okay, aber es gibt aber trotzdem eine Grenze, und die ist halt willkürlich gesetzt, und die ist auch gesetzlich gesetzt. Und das fällt dabei ja so hinten rüber. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nur willkürlich ist. Also es ist sicherlich irgendwie gesellschaftlich und historisch entstanden, aber das ist ja nicht tatsächlich willkürlich. Ja. Und ich ich würde mich auch gar nicht so sehr für die Dekonstruktion der Begriffe und Kategorien interessieren, sondern eher danach, da auch mal gucken, was eigentlich sozusagen an gesellschaftlicher Praxis stattfindet. Also sozusagen jetzt hier, habe ich das Gefühl, wir gleiten in so eine reine Sprachphilosophie jetzt ab. Ne? Ich glaube halt, dass es eine reale Ausgrenzung gibt, die auch was mit Sprache zu tun hat oder gegen die man vielleicht auch was machen kann, indem man auf sprachliche Eigenartigkeiten hinweisen kann. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Ne? Also ich habe zum Beispiel mal eine Szene im öffentlichen Bus miterlebt. Da war ein Mensch offenbar mit einer geistigen Behinderung. Der war scheinbar nicht besonders gut eingewöhnt drin, mit diesem Bus zu fahren, und fragte nun an jeder Haltestelle, ob das nun die Haltestelle XY ist, wo er aufsteigen sollte. So, ich habe die Leute rundherum beobachtet. Ne? Also sagen wir mal, die hatten auf jeden Fall sehr eingeschränkte Fähigkeiten, mit der Situation umzugehen. Ja? Ich habe das jetzt mal ganz bewusst so formuliert. Ja, also die hatten da auf jeden Fall ein Handicap, so damit klarzukommen und da irgendwie adäquat mit umzugehen. Ne? Irgendwie zu sagen, hier, nee, das dauert noch ein bisschen, alles okay. Und wenn der Typ, der hätte halt nochmal gefragt, dann würde er wieder sagen, dann stattdessen waren die Leute irgendwie pikiert und dann haben sie weggegangen, weggeguckt. Ne? Und also ich glaube, das war so ein Szenario, wo sich halt real so eine Ausgrenzung wirklich gezeigt hat, nämlich also ganz materiell, indem sich die Leute abgewandt haben. Und ich glaube, sowas ist findet man mal auf einer anderen Ebene statt, als bei der Frage sozusagen, was für Wörter benutzt man jetzt. Also, habe ich jetzt nur als Interpretation dafür erzählt, dass nicht alles in Sprache aufgeht, was an ausgrenzenden Praktiken in der Gesellschaft stattfindet. Und möglicherweise sind sogar die nichtsprachlichen Praktiken die wichtigeren. Na, ich weiß gar nicht, ob sich das nur auf Sprache bezieht. Also es geht ja auch darum, sozusagen, was für Bilder hat man, oder ja, ne, also was sozusagen, was ist Behinderung überhaupt? Also und da geht es ja schon auch um so Fragen wie, wo fängt Behinderung an, wo hört sie auf, wo fängt nicht Behinderung an, wie ist das überhaupt, wie denken sich das Leute überhaupt? Also ich würde dir schon zustimmen, dass das irgendwie sozusagen, also dass es viele handgreiflichere Probleme gibt sozusagen, als sich jetzt über sowas Gedanken zu machen und vor allem auch, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen bei dem Punkt irgendwie, dass sozusagen es nicht reicht, einfach mal eben die Sprache zu verändern und dann hat man alles im Sack sozusagen. Also das ist, glaube ich, so ein verbreiteter Trugschluss irgendwie und das ist auch, das treibt schon auch ein bisschen bizarre Blüten irgendwie, weil also so seit einigen, vielleicht seit 10, 20 Jahren, dass Institutionen, die eigentlich klassisch Aussonderung betreiben, wie zum Beispiel Werkstättenbetreiber oder Heimbetreiber, einfach jetzt Begriffe aus der Behindertenbewegung nehmen und die an ihren Institutionen ankleben. Also zum Beispiel heißen dann Heime irgendwie, was weiß ich, Wohneinrichtung für selbstbestimmtes Leben oder sowas. Oder die nennen dann irgendwie eigentlich die Pflege, die da bei ihnen stattfindet, Assistenz. So, was aber ein komplett anderes Konzept ist. So, ne? Oder irgendwie so Werkstätten behaupten, sie würden inklusiv sein. So, also was, so, also das zum Beispiel, das passiert halt ziemlich viel, wo man sagen würde, ja, also das macht eure Praxis echt nicht besser, dass ihr da jetzt irgendwie ein anderes Wort davor packt, sozusagen. Ist auch totaler Etikettenschwindel so, aber also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. So. Ich glaube allerdings, wie gesagt, solche Fragen, sozusagen inwieweit muss man, das war ja so ein bisschen die Frage, inwieweit ist der Körper ein wichtiger Punkt bei dieser Debatte und kann man hinter dem einfach auch nicht zurück, also ist der so unintergehbar sozusagen und inwieweit sind es die Diskurse oder die Konstruktion davon. Ich glaube, solche Debatten sind wichtig, wenn man sich so überlegt, oder wenn man so versucht, so Utopien zu entwickeln, wie könnte Inklusion aussehen. Also wenn man sich einfach zum Beispiel klar macht, so hey, so es gibt ein Spektrum an Beeinträchtigungen und im Grunde ist das was uns alle betrifft. Das heißt, eigentlich sollten wir doch gar nicht danach gucken, ist jemand behindert oder nicht behindert, sondern welche Bedürfnisse hat jemand. Ja, das fände ich wäre zum Beispiel halt eine spannende Frage oder das wäre sozusagen meine Utopie oder so von Inklusion, dass nicht mehr auf die Kategorie behindert oder nicht behindert geguckt wird, weil sie auch eh Quatsch ist, ja, sondern eher darauf geguckt wird, was brauchen denn Leute, um irgendwie gut zu leben, so. Aber auf sowas kommst du halt auch, wenn du überhaupt erstmal eine Vorstellung daran hast, dass Behinderung auch eine Konstruktion ist. Dass es auch sozusagen irgendwie nicht nur der Körper ist, sondern auch was Gesellschaftliches. Also ich weiß nicht, ob das selbstverständlich war, aber irgendwie, ich glaube, dafür sind solche Debatten wichtig, so irgendwie. Okay, und jetzt gab es zwei, ich glaube, du hattest dich zuerst gemeldet. Genau, ich überlege schon, mir geht um die ganze Zeit noch vor und Aspekt von Fremdbestimmung durch den Kopf, weil du hast dann am Anfang gesagt, naja, und dann sagen irgendwelche Lehrkräfte, naja, die Schülerin, das funktioniert nicht so richtig, meine Werkstatt, mal checken, was da los ist, also nein, das ist eine Psychologin, das ist die Psychologin, aber irgendwie mal eine Fremddiagnose, weil ich denke, eine Selbsteinschätzung von der Person, wo man es ja sehr anders als für mich urteilen soll. Und genau, ich finde es gut, wenn du zu Thema vielleicht mal ein bisschen erfahren könntest, beziehungsweise ich hatte jetzt auch selber schon so die Assoziation zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass das irgendwie auch so bestimmte Sachen einfach grundsätzlich ausgeschlossen werden. Also wenn ein Mensch jetzt nicht irgendwie zwei Beine hat, auf denen er laufen kann, oder zwei Augen, die irgendwie den Normen halbwegs entsprechen oder mit Brille irgendwie wieder fit gemacht werden können, dass dann völlig undenkbar ist, dass so eine Person irgendwie selbstbestimmt leben kann, wenn ich bis jetzt als Mensch mit zwei halbwegs gesunden Augen und halbwegs laufenden Beinen irgendwie auch nicht kann oder darf. Ich, kannst du das noch ein bisschen da zusammenbringen? Oder waren das zwei Aspekte oder zwei Fragen? Das ist schon die ganze Zeit. Und vielleicht gibt es da auch irgendwie andere Dinge. Also ich finde es natürlich dann eine ganz konkrete Frage. Vielleicht kann ich jetzt erstmal die andere Frage nochmal. Und dann kann ich überlegen, sich darauf. Ja. Ich wollte nochmal auf diese Diskussion, diese Dekonstruktion zu Griff machen. Ich finde da auch manchmal eine ganz postmoderne Ansicht, also eine ganz dekonstruktivistische Ansicht, da auch manchmal ein bisschen über sich hinausschießend, weil letztendlich sieht ja jeder individuell mit seiner also mit der kapitalistischen Gesellschaft und ihren Anforderungen irgendwie auch die eigenen Grenzen gesetzt. Aber es ist natürlich trotzdem ein Unterschied, da würde ich immer noch festmachen, wie gesellschaftlichen Diskurse und Verhältnisse sind, die einen selber einschränken. Das gesellschaftliches Verhältnis und die gesellschaftlichen Tatbeständen würde ich es auch mehr bewerten, außer als nach einer sehr individuellen, also nach einer sehr subjektivistischen Ansicht, dass jeder irgendwie was hat, was ihn einschränkt. Das ist ja eigentlich geschenkt. Das ist ja einfach so, dass eine komplette Bedürfnisbefriedigung in dieser Gesellschaftsform nicht möglich ist. Und dabei natürlich genau würde ich dir absolut zustimmen, dass die Gesellschaft für sich eine Idee davon, was man in der Liste haben möchte, nicht nach welchen Kategorien gehen soll, sondern eben nach den Bedürfnissen. Und da kommen wir dann zur kommunistischen Gesellschaft. Ja, die Antwort ist ja. Ja, das ging halt auch so ein bisschen am Schlauch, wie ich das jetzt dazu sagen soll. Weil ich dir zustimme. Ich hab's mir auch schreiben sollen. Also vielleicht hole ich noch mal kurz, also ich meine, dass nicht nur die individuellen Grenzerfahrungen, sozusagen, da relevant sein sollten, um eben Ausgrenzung zu kritisieren, sondern eben die gesellschaftlichen Umstände, die Ausgrenzung herstellen. Ja. Richtig zu sagen, jeder ist irgendwie ein bisschen queer. Zum Beispiel jetzt mal, um jetzt so zur Homophobie-Problematik, das war so einen kurzen Griff zu schlagen, so nicht zu sagen, jeder ist ein bisschen queer, weil es ist was anderes, auch wenn jemand es eben so festgebringend kritisiert, also sich einer Party irgendwie irgendwas Großes anzieht, oder wenn er als schwuler Mann oder lesbische Frau eigentlich irgendwie Gewalt und Ausgrenzung erfährt, mit dem Kinder versteckt. Das ist ein Unterschied. Und wir sehen immer noch diese gesellschaftliche Aufwachsprozesse und die gesellschaftliche Realität auch einfach als Maßstab zu sehen und als Kritik als allererstes irgendwie anzugehen. Ja, die erstmal anzugehen, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich meine, es geht ja auch ein bisschen in die Richtung von dem, was du gesagt hast, oder? Also, dass das letzten Endes ja erstmal das Problem ist, dass sozusagen Leute objektiv an Barrieren stoßen, die sie werden irgendwo einsortiert und sollen deswegen auch Sonderinstitutionen gehen, oder? Oder? Ich würde dir, und es ist ja auch mehrfach schon davon, irgendwie dass man das sozusagen politisch angehen muss und dass es letzten Endes was ist, was sozusagen mit einem System zu tun hat, was alle oder viele irgendwie benachteiligt oder behindert, wenn man so will. Würde ich halt total zustimmen. Ich glaube, man muss das einfach, also ich glaube trotzdem, dass es kein Widerspruch ist. Also man kann das, ich glaube, es macht Sinn, das mitzudenken, einfach sich darüber klar zu werden, dass sozusagen solche Themen wie Homophobie oder Ableism sozusagen auch mit einem selber was zu tun haben, auch wenn man selbst da sozusagen unmarkiert ist, wenn man so will, also auch wenn man sozusagen selbst da erstmal als nicht stigmatisiert gilt oder so. Also das, ich glaube, das ist zum einen irgendwie, ich glaube, es ist generell immer gut zu überlegen, was könnte das Thema mit einem selbst zu tun haben. Und das ist zum anderen aber irgendwie auch politisch gut, einfach sich immer wieder klar zu machen, dass diese Kategorien eigentlich überhaupt keinen Bestand haben, wenn man sie mal genauer beleuchtet, ja. Also dass das sozusagen, womit da Politik gemacht wird, eigentlich überhaupt keine Basis hat. Also man muss da einfach aufpassen. Also man muss sozusagen aufpassen, dass man dann nicht in so einen Relativismus verfällt und irgendwie sagt, naja, irgendwie löst sich ja eigentlich alles auf. Und was ich zum Beispiel schwierig finde, ist dann immer, wenn man an den Punkt kommt, zu sagen, irgendwie, man darf noch nicht mal was benennen, man darf noch nicht mal irgendwelche bestimmten Worte benutzen, weil dann reproduziert man das ja und dann wieder ausgrenzen, wo ich denke, nee, man muss bestimmte Dinge einfach benennen, um gegen sie politisch anzugehen. So. Aber trotzdem macht es, glaube ich, Sinn, immer mitzudenken, dass das, womit wir da zu tun haben, letzten Endes irgendwie Ideologien sind, die gemacht sind. So. Also. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich schon ausreichend was zu deiner Frage gesagt habe. Kannst du das mit der Fremdbestimmung nochmal sagen, was du da, was du mal, oder was deine Frage dazu war? Das Ding ist, dass ich das wirklich geschafft habe, so richtig eine präzise Frage zu formulieren und mehr so gesagt ist, gerade bei dem, was du eingangs gesagt hast, dass irgendwie bei mir so in den Gedanken sehr schnell aufgetaucht ist und ich dann irgendwie auch so ein bisschen überlegt habe, was vielleicht oder ja, also was denkbar wäre, quasi als selbstbestimmtere Alternative, wo man eben nicht irgendwie Leuten gleich das Gesamtpaket mitgibt, wo sie dann irgendwie für den Gesetz, also wo sie dann ja die ganze Zeit das gehört, zum Beispiel aus dem Werkstatt rausbekommen, dann irgendwie den Rest ihres Lebens dann da irgendwie mehr oder weniger untergebracht sind und arbeiten. Also ich weiß nicht, dass das genau nicht funktioniert. Und was da sozusagen auch irgendwie eine Alternative wäre, die irgendwie mehr Selbstbestimmung ermöglicht. Ja. Okay, jetzt ja. Hast du selber deine Ideen dazu, was Alternativen sein könnten? Oder die anderen vielleicht oder so? Also wie man sozusagen. Ich komme so ein bisschen aus der Pädagogik-Ecke und dann gibt es halt die Begriffe irgendwie einerseits Exklusion, dann gibt es den Begriff von Integration, dann gibt es den Begriff, den du auch verwendet hast von Inklusion. Also wo wenn man sagt, dass man quasi, also jetzt in Bezug auf Schule und zum Beispiel Leute mit Lernbehinderungen, wenn man irgendwie sagt, man möchte da integrativ vorgehen, dann ist es vielleicht ganz oft so, dass die so eigene Zweige haben, eigene Klasse haben und aber also da halt irgendwie ganz praktisch irgendwie auch stigmatisiert werden an der Schule, während wenn man sagt, man möchte da integrativ vorgehen, dann fragt man mich tatsächlich eher danach, was sind eigentlich die Bedürfnisse von der Person, dem Unterricht zu folgen oder genau, was weiß ich was. Also das wäre so ein Konzept, was man da glaube ich anbringen könnte. Ja, also ich finde, glaube ich, irgendwie interessant zu überlegen, oder mal so ein Gedankenspiel zu machen, wie würde denn mit sowas wie Behinderung in einer befreiten Gesellschaft umgegangen werden? Ja, also wie könnte man sich das vorstellen? Und ich meine, jetzt kann man immer einwenden, naja, irgendwie, man kann sich doch eigentlich gar nicht wirklich Gedanken über eine andere Gesellschaft machen, wenn man von nur in dieser Gesellschaft denken kann, weil man immer von dieser ausgeht und so weiter. Aber trotzdem kann man sich ja mal, kann man so Gedankenexperimente machen. Also ich finde immer, dass viele sozusagen ja, Schwierigkeiten oder vieles, was Behinderung so problematisch überhaupt macht, aufgehoben sein könnte, wenn eine Gesellschaft anders organisiert wäre. Also zum Beispiel sozusagen diese Frage von, also wenn man sich anguckt, so ja, warum gibt es überhaupt Heime? Ja? Die haben ja auch sozusagen einen historischen Grund. Also früher war das eben so, dass Leute mit Behinderungen größtenteils in der Familie irgendwie versorgt wurden. Da gab es auch so was wie Großfamilien irgendwie, wo mehrere Leute irgendwie für Kinder, Alte und Kranke sozusagen gesorgt haben. Und dann, so im Zuge der Industrialisierung, mussten halt alle möglichen Leute, die früher eben diese Versorgung gemacht haben, waren in der Regel Frauen, nur so als Fußnote irgendwie. Also insofern kann man da auch schon mal sagen, da waren keine tollen Zustände, wenn das irgendwie alles nur an ein Geschlecht sozusagen gekoppelt war. Aber also die haben dann zunehmend auch angefangen, zum Beispiel in Fabriken zu arbeiten und so. Das heißt, es war niemand mehr da, der die Leute pflegen konnte, in Anführungszeichen. Und ja, so sind zum Beispiel Heime entstanden. Oder halt, dass zum Beispiel Leute durch diese Industrialisierung irgendwie einfach quasi unter die Räder gekommen sind, also irgendwie obdachlos geworden sind. Also viele von diesen Heimen sind auch aus so Asylen hervorgegangen, ja, für die ganzen Leute, die irgendwie sich alle Raster fielen und eben nicht autonomes, bürgerliches, souveränes Subjekt sein konnten. Naja, und ich meine, allein vor dem Hintergrund kann man ja schon mal sagen, wenn es gar nicht die Notwendigkeit gibt, dass alle irgendwie ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und deswegen irgendwie eben überhaupt keine Zeit mehr haben, jemanden mit Behinderung, den sie vielleicht gerne mögen oder so, zu unterstützen, dann so, also wenn es diesen Zwang zur Arbeit nicht mehr gibt, dann sind vielleicht auch andere Formen von Unterstützung denkbar. Also es gibt zum Beispiel schon einzelne Leute in den USA vor allem, die so Erfahrungen mit Care Collectives machen. Also halt Kollektiven, die sowas wie Assistenz halt so selbst organisieren. Das hat dann teilweise da wiederum auch wieder nicht so tolle Gründe, weil die nämlich nicht genug staatliche oder Krankenkassengelder bekommen, um ihre Assistenz zu bezahlen. So. Aber also das finde ich trotzdem ganz interessant, also dass eben Leute gibt, die mit solchen Modellen experimentieren. So. Weil irgendwie, also das nochmal weitergedacht, es gibt ja irgendwie auch Alternativen zu Pflegeheimen sozusagen, eben für Leute, die viel Pflege und Assistenz brauchen. Nämlich irgendwie sowas wie persönliche Assistenz zum Beispiel. Man wohnt in der eigenen Wohnung und stellt Leute an, die einen unterstützen im Alltag. Da zum Beispiel aber ist auch immer noch wieder mitgedacht, das Arbeitgebermodell. Das heißt, dann wird zwar sozusagen die Person, die eine Behinderung hat, zwar auf eine Art ermächtigt, weil sie halt irgendwie mehr Kontrolle hat über dieses ganze Pflegeverhältnis, aber sie wird auch gleichzeitig zum Arbeitgeber. Dann hat man wieder dieses Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Modell drin, wieder jemand, der lohnabhängig ist und so weiter. Und ja, auch da könnte man ja sagen, könnte es nicht mal Verhältnisse geben, wo das anders wäre. Und ja, da gibt es halt irgendwie zum Beispiel Care Collectives, die das ausprobieren. So. Weiß ich auch nicht, ob das sozusagen ideal wäre. Also ein Bekannter von mir, der oder Freund von mir, der in einer DDR, also der irgendwie sein Großteil seines Lebens in der DDR-Zeit verbracht hat, der hat irgendwie eine der ersten Kommunen in der DDR mitgegründet und er selber hat damals auch immer schon ganz viel Assistenz gebraucht und das haben dann seine Mitbewohner gemacht, was halt auch wieder ganz viele Vor- und Nachteile hatte, also auch so Abhängigkeitsverhältnisse und so. Also ja, aber jedenfalls, es gibt haufenweise Alternativen zu irgendwie einer sozusagen fabrikmäßigen organisierten Pflege, ja, die halt wirklich irgendwie durch sozusagen Effektivität und sowas entsteht. Ja. Oder ich meine jetzt, was die Frage von Sonderschule oder Sonderinstitutionen, wo Leute sozusagen die, ja, also dazu gibt es ja auch zum einen eben, ja, wie du schon sagtest, irgendwie Alternativen inklusive Schule sozusagen, was im Grunde im Idealfall heißt, dass halt jemand ganz normal in derselben Klasse irgendwie dabei ist, aber halt eine individuelle Unterstützung bekommt, also vor allem wenn er oder sie halt langsamer ist im Lernen irgendwie. Ich meine, das klappt halt wohl in den Schulen, in denen das im Moment probiert wird, noch nicht so gut, weil einfach zu wenig Unterstützer da sind. Aber im Grunde ist es eine total sinnvolle Idee. Man könnte aber natürlich auch mal fragen, naja, muss denn das Schulsystem überhaupt so sein, dass sozusagen es überhaupt so ein Lernideal gibt, was so straff ist, dass ja im Grunde total viele daran scheitern. Ja? Also könnte man sich auch da mal eher gucken, na, was brauchen denn irgendwie die Kids jeweils, damit sie gut lernen können. Also ich finde, wenn man das sozusagen mal grundlegend anders denkt, dann wird sowas wie Behinderung vielleicht auch gar nicht mehr so zum Problem, sondern halt zu einer Besonderheit unter vielen irgendwie. So. Vielleicht. Ich weiß nicht, geht das so ein bisschen in die Richtung von deinen Gedanken oder? Wo ich dann auch gelandet bin und wo ich dann dachte, also wo ich dann auch gesagt habe, dass es vielleicht auch einfach irgendwas ist, was gar nicht so richtig zu Ende gedacht wird, weil genau die anderen Kids kriegen ja auch nicht das, was sie jetzt eigentlich brauchen oder die funktioniert auch nicht als Erziehungsbedürfnisse abgestimmt, so, also wird auch gar nicht so richtig weiter nachgedacht, was wir denn jetzt die Menschen bräuchte, die vielleicht noch ganz andere Bedürfnisse haben, als andere Kinder. Ja, das ist sozusagen immer so ein bisschen so eine, es ist zwar sozusagen ein Fortschritt, aber auch keine wirkliche gute Lösung, wenn man immer nur versucht, die Leute fit zu machen, damit sie in diesem System mithalten können, sozusagen. Ne? Also das, und das ist tatsächlich was irgendwie, würde ich sagen, da könnte man auch die Behindertenbewegung kritisieren, dass die in weiten Teilen immer halt in erster Linie probiert haben, sozusagen die gleichen Rechte zu bekommen, was wichtig ist, ja, um überhaupt handlungsfähig zu sein in dieser Gesellschaft, irgendwie, dass man die gleichen Rechte hat, aber sozusagen viele Probleme auch nicht löst, weil dann hat man zwar die gleichen Rechte, aber hat dann genau denselben Konkurrenzdruck wie alle anderen auch, ja, dann muss man sich genauso wie alle anderen auch in dieser Gesellschaft halt abstrampeln und ist diesen ganzen Härten halt ausgesetzt, ne. Das ist halt in der Schule, finde ich, auch so eine Sache, ne? Also wenn man dann halt immer sozusagen die Kids die ganze Zeit so fördert, dass sie dann sozusagen diesen krassen Schuldruck standhalten können. Da hat man immer noch nichts an dem Druck in der Schule geändert. So, ne? Ja, also ich ist mein Beispiel auch, also schlecht gewesen, weil da stößt man sich tatsächlich an den Verhältnissen immer wieder in den Kopf. Also Schule dient nicht dazu, Leute zu bilden, sondern natürlich irgendwie entsprechend zu sortieren. Und da kommt man dann um eine Kritik der Verhältnisse einfach natürlich. In Sachsen zum Beispiel, Sachsen sollen alle Schulen jetzt inklusiv werden, aber das funktioniert natürlich nicht. Ja, ich glaube auch, dass diese Inklusionsdebatten da sich in einem Kreis, also eigentlich innerhalb des alten Problemhorizontes, also wie du es eben formuliert hast, ne, in der Schule, dann da sollen eben alle ganz normal dabei sein. Ne? Also sozusagen, es geht dabei, dass alle normal sein sollen bei Inklusion. Das ist eigentlich das Ziel. Aber das kann ich so gar nicht teilen, dass das strebenswert sein soll, dass alle normal sind. So. Weil das ist ja eigentlich sozusagen zumindest für jetzt die moderne Epoche genau der Ursprung des Problems. Ne? Es gibt eine Arbeitsgesellschaft, wird eingeführt, die irgendwie mit einem Rechtssystem ausgestattet ist. So. Also die Leute müssen eben produktiv arbeiten können und müssen vertragsfähig sein. Und die das eben nicht können, ja, die fliegen raus und sind dann behindert. Ne? So wird ja, sozusagen, das ist ja so das Grundraster, an dem dann in der Modernen definiert wird, was behindert bedeutet. Ne? So, die können eben diese Grundfähigkeiten dessen, was ein modernes Subjekt mitbringen soll, um in der Gesellschaft agieren und handeln zu können, ne? Bringen die eben nicht mit. So, und da hängt dann ja auch schon die ganze Unselbstständigkeit mit drin, weil eben Sachen verlangt werden, die schaffen die nicht alle oder so. Ne? So, das passt eben nicht zu einem. Ne? Und da wurde ja ursprünglich die Forderung nach einem, da wird ja ein Standard gesetzt, eine Normalität etabliert. Der müssen alle entsprechen und herausfliegt, na dann sehen wir ja dann. Ne? So. Das ist das Verrückte, dass jetzt der Inklusionsbegriff eigentlich genau daran festhält. Normalität für alle. Ja, genau. Ne? Das ist von Anfang an das Problem. Die Forderung nach Normalität für alle. Ne? Normal arbeiten gehen, Lohn kriegen, Verträge unterschrieben schreiben. Das ist aber ganz normal für alle. Ja. Gratulieren. Meine Frage ging ja jetzt in Bezug auf die Debatte, die wir mit Thesokraten führen. Mein Fall ist, vielleicht kannst du die beantworten, wie sieht es denn mit gewerkschaftlicher Vertretung aus? Sind denn Behinderte, die in der Behindertenwerkstatt eben die arbeiten, auch gewerkschaftlich die normalen großen Gewerkschaften auch mit vertreten? Oder? Nee. Also, das ist ein ganz finsteres Kapitel sozusagen, weil die Leute, die in Werkstätten arbeiten, die gelten nicht als Arbeitnehmer, sondern die gelten als Rehabilitanten. Also da ist ein Rehabilitationsvertrag sozusagen abgeschlossen worden zwischen verschiedenen Geldgebern, wie Krankenkassen, Arbeitsagentur, ich weiß gar nicht genau, wer da alles so Mitgliedsgelder sozusagen zur Verfügung stellt. Also quasi die Behindertenwerkstatt wird bezahlt dafür, dass sie den Leuten diesen Werkstattplatz zur Verfügung stellt. Und das gilt als Reha-Maßnahme. Also das heißt, die Werkstätten kriegen zum einen Geld dafür und die kriegen Geld von den Firmen, die bei denen Sachen in Auftrag geben. Also wie, was weiß ich, Kneide, ne? Also was eben Werkstätten so machen, die sind ja meistens schon so ein bisschen Zuliefererbetriebe für verschiedene andere Firmen. Und die Leute, die in der Werkstatt arbeiten, gehen mit einem Durchschnittslohn von 180 Euro im Monat nach Hause und arbeiten halt 40 Stunden die Woche. Und die kriegen dann, also es wird dann meistens aufgestockt irgendwie auf Hartz IV. Also ich meine, die sind im Grunde alle auf Hartz IV Niveau und so. Die haben, was sie haben seit etwa 10 Jahren, sind Werkstatträte. Das ist so ein bisschen angelehnt an Betriebsräte, darf man aber trotzdem nicht damit verwechseln, weil die keine wirklichen, nicht dieselben Rechte wie Betriebsräte haben. Die haben nur ein Mitwirkungsrecht und kein Mitbestimmungsrecht. Das heißt, die müssen informiert werden bei Werkstattentscheidungen oder so und dann können die ihre Meinung dazu sagen, aber mehr auch nicht. Also so die Werkstattleitung hat keine Verpflichtung irgendwie, sich daran zu halten oder so. Das heißt, die haben meistens eigentlich eher so eine soziale Funktion. Also die, also klar, die können schon, die Werkstattbeschäftigten können schon hingehen und sich beschweren beim Werkstattrat und wenn die fit sind, dann machen die auch was, aber naja, oft organisieren die halt irgendwie so das Sommerfest oder so. Ja, wobei das sicher sozusagen ausbaufähig und ich glaube, es gibt auch ganz viele fitte Werkstatträte. Aber genau, weil das eben halt einfach so dieser Status eines Rehabilitanten ist, also weil das nicht Arbeit, sondern Therapie ist, ja, sind auch die Gewerkschaften nicht für die zuständig. Und die Gewerkschaften haben das bisher auch noch nicht wirklich als Feld für sich entdeckt. Und das ist eigentlich unglaublich, weil das ein totaler Niedrig, also wie ein Niedriglohnsektor ist irgendwie. Weil gleichzeitig irgendwie das ein wachsender Markt ist. Also die kriegen immer mehr Aufträge und die haben auch, also die Werkstätten untereinander mittlerweile einen krassen Konkurrenzdruck, weil die mittlerweile gibt es halt in, was weiß ich, in Osteuropa Werkstätten, die noch billiger produzieren. Und schicken die halt dann die Aufträge an osteuropäische Werkstätten. Und die andere Sache ist, weshalb das auch ziemlich heikel ist, eigentlich immer mehr Leute werden da sozusagen geparkt, also die zum Beispiel psychische Probleme haben, Langzeitarbeitslose mit psychischen Behinderungen, die kommen heutzutage viel öfter in die Werkstatt. Das wäre vor einigen Jahrzehnten halt irgendwie undenkbar gewesen, dass die in eine Behindertenwerkstatt gehen, ja. Also das ist halt auch eine Möglichkeit für die Arbeitsagentur, ihre Statistik irgendwie reinzuhalten. So. Dann werden sie das sicher Psychiatrie vorher. Ja, auch möglich, genau. Genau, jetzt halt eine andere totale Institution sozusagen. Genau, und also insofern, das ist eigentlich, wird halt echt Zeit, dass die Gewerkschaften das mal für sich als Thema entdecken. So, aber das ist, glaube ich, noch sehr in den Anfängen. Genau, und genau, ich überlege, ob ich noch was zu deinem anderen Beitrag sagen wollte. Jetzt ist er wieder weg. Ja, also ich würde dir da voll zustimmen, dass es sozusagen, also ich glaube, mit Inklusion ist schon immer gemeint, na, die Leute sollen irgendwie Vielfalt leben oder so. Aber ich meine, im Grunde ist es halt, ja, ich meine, diese ganzen Bedingungen der Vielfalt, die sind halt gesetzt, also die sind sowieso ganz bunt hinterfragt, ja. Und das ist tatsächlich, glaube ich, so das Problem. Und ich meine, man darf dabei nicht vergessen, dass das halt auch für die Leute individuell durchaus ein Fortschritt sein kann. Ne? Also ich meine, für mich ist es natürlich auch irgendwie echt ein Fortschritt, wenn ich jetzt einfach so in den Bus fahren rein kann, ja, als wenn ich nicht Bus fahren kann. So. Selbst wenn ich weiß, dass das nicht für mich persönlich gemacht wurde, um mein Leben schöner zu machen, sondern dafür, damit irgendwie mehr Leute mit Behinderungen irgendwie zu ihrem Arbeitgeber kommen oder um Kosten zu sparen, weil die Gefahrdienste dann doch irgendwie zu teuer wurden. Also ich meine, es gibt so haufenweise Gründe für Barrierefreiheit und so weiter, die so, oder für andere, sagen, machen, die eigentlich völlig außerhalb dessen liegen, dass das für Leute auch ganz nette Auswirkungen haben kann. So. Aber so, wie gesagt, also für individuell kann es halt für Leute schon natürlich echt ein Vorteil sein, wenn sie zu einer Inklusionsschule gehen, statt zu einer Förderschule. Ne? Also klar. So, aber ja, ich denke auch, das muss man einfach immer irgendwie mitdenken. Und ja, und es ist auch manchmal dann irgendwann schwierig, sich zu entscheiden. So kämpft man jetzt für die kleinen, direkten, realen Verbesserungen oder behält man sozusagen das große Ganze im Auge? Ja, ich glaube, das muss man irgendwie parallel machen oder so. Hm. Genau, das. Ja. Ich wollte noch fragen, also genau, das ist ja irgendwie total gut dargestellt, also die Verhältnisse von Kategorie Behinderung und Kapitalismus ist und von seinen Arbeitskraftverkauf und sich genau, wie man Warenproduzent oder Warenkäuferin entgegentritt. Trotzdem habe ich den Gedanken, dass also relativ, also ich weiß nicht, wie das historisch war, aber das ja also zumindest das zeigt, also ob ich sagen wir mal so linksradikale Gesellschaftskritik und Behindertenbewegungen oder Selbsthilfe oft relativ wenig Notiz voneinander nehmen und das von beiden Seiten also relativ also geahndet wird, dass das sehr wenig thematisiert wird von der linken Gesellschaftskritik und aber auch umgekehrt relativ also ein anderes Linien fast und so eine Analyse eher selten ist, habe ich den Eindruck, in der öffentlichen, nicht sozusagen Mainstream oder so in der Kinderbewegung würde ich so einschätzen. Da wollte ich einfach sagen, ist diese Einschätzung richtig oder also, ja. Und woran liegt das, vermutest du? Oder so, oder weißt du, ja, keine. Gute Frage. Kann ich auch nur mutmaßen. Also, du hast gegenübergestellt, dass einmal so Behindertenbewegung und sozusagen linke Bewegungen allgemein, oder das war die andere Seite, ne? Ja. Bei dir meinst du auch Selbsthilfe oder so, ne? Oder was meinst du? Was meinst du? Oder? Ja, also ich kenne mich nicht immer nur zum Kopf mehr, also Gruppe. Achso, also das ist auf der einen Seite. Ja. Und auf der anderen Seite linke Bewegungen sozusagen, warum die nicht mehr miteinander. Ja. Ja. Also ich glaube, auf Seiten der linken Bewegung würde ich mal sagen, sind es so ähnliche Mechanismen wie überall. Also das ist halt auch einfach irgendwie ein bisschen so Vermeidungstendenz irgendwie, weil man sich da nicht mit beschäftigen und vor allem auch hat mit mir nichts zu tun. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt irgendwie, der irgendwie ja, ganz verbreitet ist. Also es ist irgendwie, man selber hat ja keine Behinderung, man kennt auch niemanden, der behindert ist und so betrifft einen nicht. So. Wogegen halt, was weiß ich, Sexismus, klar, damit hat man auf jeden Fall irgendwie mal zu tun. Rassismus, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das ist einfach, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, vielleicht besser zugänglich oder attraktiv, sich damit zu beschäftigen, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall Behindertenfeindlichkeit, das ist immer so, oh nee. Ich glaube auch, da ist immer so der Verdacht, man könnte dann selber irgendwas, also darauf stoßen, dass man irgendwas falsch macht oder so. Also eben diese ganze Schuldgefühle-Nummer irgendwie dabei unterwegs. Ich merke aber, dass das in den letzten Jahren echt aufbricht. Also so, ich würde sagen, seit so 5 Jahren ungefähr gibt es viel mehr Interesse an dem Thema. Also ich mache seit ungefähr, was weiß ich, 8, 9 Jahren oder so nochmal wieder Veranstaltungen zu dem Thema. Und es ist echt erstaunlich, wie sich da die Teilnehmerzahl verändert hat. Also es kommen wirklich viel mehr Leute zur Veranstaltung. Ja, also es ist immer noch sehr so ein Thema, was jetzt nicht alle braucht, aber irgendwie insgesamt gibt es schon mehr Interesse. Also ich glaube, das hat unter anderem tatsächlich vielleicht so ein bisschen auch mit queeren Bewegungen oder so zu tun. Das hat irgendwie dieser Gedanke, irgendwie Normalität ist nicht gesetzt und das hat alles irgendwie auch was, vielleicht was mit mir zu tun oder so, dass ich das irgendwie auch dabei habe. Aber da kann ich jetzt echt nur rumspekulieren. Auf der Seite der Behindertenbewegung, die sagt ja schon, die Krüppelbewegung, die waren ziemlich linksradikal damals in den 80ern, als sie entstanden sind. Und das hat dann aber irgendwie letztlich historische Gründe und so, weshalb sich da eher so der Realpolitikflügel durchgesetzt hat. Also ich war nicht dabei, ich war da in der Grundschule, ich habe leider nicht live mitbekommen. Ich kenne es auch nur aus Erzählungen, aber es gab immer schon diese Kämpfe zwischen Leuten, die halt sozusagen das System bekämpfen wollten, was sie ausgrenzt. Also die haben immer schon sozusagen erkannt, die Behinderung oder so das, was wir erleben, das hat was mit Kapitalismus zu tun, das hat was mit der Gesellschaft zu tun, in der wir leben. Und die müssen wir bekämpfen und wir wollen uns nicht in die hinein integrieren lassen. So, und die sind aber eigentlich, ja, die haben irgendwann, haben die so ihre Mehrheiten verloren und Teil der Behindertenbewegung ist sehr aktiv geworden bei den Grünen, also spielt mit bei der Gründung der Grünen eine große Rolle, also Teil der Behindertenbewegung ist auch lange Zeit durch die Grünen mitfinanziert worden. Die haben dann eben teilweise denselben Maßstab die Institutionen angetreten, wie viele andere aus diesem Spektrum sozusagen. Und letztlich ist es dann ja immer auch mal eine Frage von, wie setzt man denn, wie macht man alltäglich Politik so? Und zum Beispiel, was irgendwann viele Leute aus der Behindertenbewegung gemacht haben, die haben Beratungszentren gegründet, also so Zentren für selbstbestimmtes Leben, und haben da so ganz alltägliche, handfeste Unterstützung geleistet für Leute, die aus dem Heim raus wollten, die von ihren Eltern ausziehen wollten oder die, was weiß ich, irgendwie ihren Rolli von der Krankenkasse nicht bewilligt bekommen haben, so, und haben dann Rechtsberatung gemacht und so. Und und für sowas braucht man Gelder. Wenn man in sowas drinsteckt, dann will man vielleicht auch die Gesetze verändern, die einem da die ganze Zeit im Weg stehen. Und ich glaube, dass durch so eine alltägliche Arbeit einfach auch so der Blick sich verändert hat. Und jetzt ist es so, dass die Behindertenbewegung in großen Teilen eigentlich Lobbypolitik macht, also Politikberatung, auch viel, viel Kritik an Realpolitik, aber immer so mit dem Hintergrund, na, eigentlich wollen wir auch in diesem System bleiben und es nicht grundsätzlich kritisieren, weil wir glauben, dass wir es so besser verändern können. Und die haben auf der Basis auch schon viel erreicht, muss man sagen, aber ja, leider irgendwie ist sozusagen wenig Vision darüber hinaus so erkennbar, habe ich manchmal den Eindruck. Und ich weiß nicht, warum es jetzt nicht mehr Leute gibt, die das verbinden. Gute Frage. Kann ich irgendwie gar nicht so, weiß ich auch nicht. Also es ist, glaube ich, ich glaube, das ist vielleicht eher, also mir ist ja auch eher Zufall, dass ich irgendwie sozusagen mit beiden gleichzeitig irgendwie in Verbindung gekommen bin und kann ich echt, kann ich schwer beantworten, letzte Frage so. Ja, aber ja. Jo, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, dann lässt sich wahrscheinlich festhalten, dass quasi die Kategorien, durch die Menschen als behindert erst definiert werden, im Kapitalismus liegen und dass man im Grunde da das Problem angehen sollte. Es muss also quasi ums Ganze gehen. Genau, wenn du. Ich gehe dann mal runter. Wir dürfen uns gerade nicht hier kommen. Genau, ich weiß nicht. Vielen Dank nochmal, dass du gekommen bist. Danke auch, dass ihr gekommen seid. Ja, wir nehmen gleich eine Zeitung mit, auch mehrere ruhig. Und dann geht's im Frühjahr weiter.